Cut off to whom got it time, I don't clap a hot time. Cut off to whom got it time, I don't clap a hot time. Cut off to whom got it time, I don't clap a hot time. Die meisten Serienmörder bereiten eine Art Trophäe von ihren Opfern. Hat ich nie. Nein. Nein, sie haben ihre gegessen. Die meisten Serienmörder bereiten eine Art Trophäe von ihren Opfern. Kann ich nie. Nein. Nein, sie haben ihre Hat ich nie. Nein, sie haben ihre gegessen.